Ein Hagelschauer peitscht mal wieder über die Wuthering Heights, die Sturmhöhen des Howards Moors. Es ist eine karge Landschaft, viel Heide und Sumpf, der einem die Schuhe auszieht. Ab und an weist ein verwittertes Schild den Weg. Und seltsam, die Orte in dieser öden Gegend sind sogar in chinesischen und japanischen Schriftzeichen ausgeschildert. Warum sollte sich ausgerechnet hierhin ein chinesischer oder japanischer Wanderer verirren? Ganz einfach. Die Literatur der Bronte-Schwestern ist nicht nur in Europa Kult. Die Schwestern haben auch in Fernost viele Fans. Und sie pilgern in großer Zahl in diesen abgelegenen Winkel West Yorkshires, um zum Beispiel die Schauplätze der Emily Bronte-Liebestragödie Wuthering Heights, die auf Deutsch Sturmhöhe heißt, kennenzulernen. Stephen Brown ist von der Ponden Hall Farm hinauf ins Hochmoor gewandert und steht jetzt an einer steilen Felskante, die die Sicht weit hinunter ins Tal freigibt. Famously, this is the rock that Emily described. Das hier ist der Felsen, den Emily in dem Roman Wuthering Heights beschreibt. Hier haben sich Cathy und Heathcliff heimlich getroffen. Und wenn man an der Seite hinunterklettert, dann sieht man ein kleines Loch, durch das man hindurchschlüpfen kann. Das ist die Feenhöhle, die die Brontes in ihren Büchern beschreiben. Man sagt, wenn ein Mädchen durch das Loch hindurchschlüpft, dann wird sie innerhalb eines Jahres heiraten. Stephen und Julie Brown leben ganz in der Nähe. Sie haben sich im Howarth Moor vor 18 Jahren ein altes Farmhaus gekauft, Ponden Hall. Das Haupthaus wurde 1634 gebaut und 1801 von den Eigentümern der Familie Heaton, wohlhabenden Grundbesitzern und Textilindustriellen, umgebaut und modernisiert. Damals wurde das Haus für die Bronte-Kinder zu einer Art zweiten Heimat. Sie wanderten häufig von ihrem Wohnort Howarth nach Ponden Hall. Ponden Hall erhielt damals eine große Bibliothek, die die Brontes häufig genutzt haben. Die Familien waren sehr miteinander verbunden. Emily hat zum Beispiel in ihrem Roman Wuthering Heights das Kojenbett vor dem Fenster im Schlafzimmer beschrieben, wo Cathys Geist durch das Fenster kommt und den hier schlafenden Lockwood erschreckt. Und Heathcliff versucht, einen Blick von ihr zu erhaschen. Doch da war Cathy schon wieder weg. Ponden Hall ist ein wichtiger Schauplatz des Kultromans Wuthering Heights. Stephen und Julie Brown, selbst große Bronte-Fans, hatten das Haus aber eigentlich nur gekauft, um hier mit ihren Kindern zu leben. Doch für eine vierköpfige Familie ist es eigentlich ein bisschen groß. Und so vermieten die Browns einige Zimmer als Bed and Breakfast. Wuthering Heights von Emily Bronte ist ein Klassiker des 19. Jahrhunderts. Die tragische, leidenschaftliche und wilde Beziehung zwischen dem Findelkind Heathcliff und seiner Stiefschwester Cathy fasziniert auch heute noch viele Leser in der Welt und hat 1978 die Sängerin Kate Bush zu ihrem ersten und größten Hit inspiriert, Wuthering Heights. Draußen in den wilden, windigen Mooren sind wir herumgetollt und ins Gras gefallen. Du hast ein Temperament, so wie meine Eifersucht. Zu heiß und zu gierig. Wie konntest du mich verlassen, wo ich dich doch besitzen musste? Ich habe dich gehasst und ich habe dich auch geliebt. Howarth, dort, wo die Brontes vor über 200 Jahren gelebt haben, liegt in West Yorkshire, nördlich von Manchester und westlich von Leeds. Howarth am Rande der Yorkshire Dales ist ein beschauliches Städtchen mit kleinen alten Häusern, steilen, engen Gassen mit Kopfsteinpflaster inmitten des Hochmoors über dem Worth Valley. Eigentlich wäre Howarth nicht der Erwähnung wert, wenn dort nicht regelmäßig Busladungen voller Literaturliebhaber aus aller Welt auftauchen würden. Allesamt Bronte-Fans. Denn hier steht das dunkelgraue Pfarrhaus, in dem vor 200 Jahren Pfarrer Patrick Bronte mit seiner Kinderschar lebte. Vor allem Charlotte, Emily und Anne brachten es zu literarischem Ruhm, der noch heute, 200 Jahre nach der Geburt Charlottes, anhält. Dass Frauen damals Bücher geschrieben haben, war ungewöhnlich. Deshalb veröffentlichten die Schwestern ihre Werke auch unter männlichen Pseudonymen. Das Pfarrhaus in Haworth war damals ein Kreativlabor. Die Kinder erfanden fiktive Welten, sie zeichneten, schrieben Geschichten und Gedichte. Und all das fand vor allem im Esszimmer des Pfarrhauses statt, in dem noch heute der schwere, massive Holztisch steht. Charlotte, Emily und Anne saßen hier abends am Esstisch, nachdem ihr Vater zu Bett gegangen war und ihnen gesagt hatte, sie sollten nicht so lange aufbleiben. Aber genau das haben sie getan. Sie haben geschrieben, Ideen ausgetauscht und haben sich, während sie um den Tisch herumwanderten, gegenseitig ihre Arbeiten vorgelesen. Das war so eine Art nächtliches Ritual. Als Emily starb, sind die beiden anderen weiter um den Tisch herumgegangen. Als dann auch Anne starb, setzte Charlotte dieses Ritual allein fort. Einer der Hausangestellten schrieb damals in einem bewegenden Brief, ich höre ihre Schritte, wie sie jetzt allein um den Tisch herumwandert. Sagt Rebecca York, die Managerin des Pfarrhausmuseums, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Alles sieht so aus wie vor 200 Jahren, als Pfarrer Patrick Bronte hier mit seinen 5 Töchtern und seinem Sohn Branwell lebte. Seine Frau Maria starb früh an Krebs, die Töchter Maria und Elizabeth starben noch als Kinder. Und auch Charlotte, Emily und Anne wurden nach heutigen Maßstäben nicht alt. Charlotte wurde 38, Emily 30 und Anne 29. Aber die kurze Lebenszeit reichte, um der Nachwelt ein bemerkenswertes literarisches Erbe zu hinterlassen. Wuthering, wuthering, wuthering.